Ein Oberforscher des Instituts für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der DVJK veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Die Umtriebe der USA zur Verstärkung der Streitkräfte gefährden den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region«. Im Kommentar hieß es: Am 13. Juni lief das modernste Atom-U-Boot der US-Marine Mississippi in den südkoreanischen Hafen Busan ein. Das U-Boot, das mit den Vorrichtungen für gleichzeitigen Start von 12 Flügelraketen und den 4 Torpedorohren versehen ist, erfüllt die Mission für den Angriff auf die gegnerischen Kriegsschiffe und U-Boote und die Durchführung der Spezialoperationen. Zum ersten Mal haben die USA jetzt die Kampfgruppen mit den atomgetriebenen Flugzeugträgern Stennis und Ronald Reagan in Südkorea und dessen Umgebung eingesetzt. Unter dem Vorwand der Vergrößerung des Operationsrahmens der 7. Kriegsflotte der US-Marine, die in Japan stationiert, planen sie, die Kampfgruppe für die Reaktion auf den Wasserspiegel vom Pazifik von der 3. Kriegsflotte, zu der die mit Flügelraketen ausgerüsteten Zerstörer Spruance und Mommsen gehören, in Ostasien zu stationieren und künftig mehr Kriegsschiffe in diese Region zu schicken. Die USA wollen im kommenden August zusammen mit Südkorea wiederum die gegen die DVJK gerichtete Aggressionskriegsübung Ulti Freedom Guardian durchführen. Wenn auf der koreanischen Halbinsel eine unerwünschte Situation entsteht, sollen die USA volle Verantwortung dafür tragen. Wenn die USA am Leben bleiben wollen, sollen sie mit den Kriegsmachenschaften gegen die DVJK sofort aufhören, die sie für die Verwirklichung ihrer anachronistischen und unbesonnenen Weltherrschaftsambition wie Besessen verüben.